Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Brüssel, Gent, Ostende, Klänge aus dem belgischen Untergrund. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Never dies. Part of the weekend never dies. Soulwax gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Die Band formiert sich um die beiden Brüder David und Steven De Verle. Und sie haben das, was man gemeinhin Electro-Rock nennt, vielleicht nicht erfunden, aber sie sind die Kings des Genres. Ihr letztes Live-Album Part of the Weekend Never Dies stellt das vor allem mit der beigefügten DVD eindrucksvoll unter Beweis. Hier sieht man die Gruppe live auf der Bühne und kann verstehen, warum sie international so erfolgreich sind. Ihre Konzerte sind Partys, die alle Bands, die sich in ähnlichem Territorium versuchen, locker in den Schatten stellen. Selten hat der Sinti so gerockt, selten hat man eine bessere Kombination aus Laptop und Live-Elementen gehört. Wir hörten Part of the Weekend Never Dies, die Live-Version von E-Talking. Von dem Album Part of the Weekend Never Dies, die Live-Version von E-Talking, das war Soulwax. Soulwax stammen aus Gent, eine der Stationen, die wir hier immer wieder auf unserer musikalischen Reise durch den belgischen Underground im heutigen Soundcheck besuchen werden. Jetzt wird es erstmal tropisch heiß mit der Experimental Tropic Blues Band und Mexico Dream Blues. Das war Musik vom Soundtrack des Films Ex-Trummer. Der Film von Koen Mortier hat im Ausland einige Preise gewonnen, aber in Belgien selbst heftige Kontroversen ausgelöst. Das lag wohl auch an den expliziten Gewalt- und Sexszenen und an dem tristen Bild, das speziell von Ostende vermittelt wird. Auf dem Soundtrack des Films sind dann auch viele der Bands vertreten, die in dem Film mitwirken oder Musik beisteuern. Unter ihnen auch Arno, der so etwas wie der belgische Tom Waits ist. Arno ist eine Kultfigur, Chanson, Rock, Blues. Er hat seine ganz eigene Art zu singen und auf der Bühne zu wirken. Dabei ist es egal, ob er seine eigenen Songs singt oder ob er eine Coverversion des Chansons Comme à Ostende von Leo Ferré zum Besten gibt. Belgischer Underground ohne Arno geht gar nichts. On voyait les choux, la mer, qui fonçait la tête la première et qui fracassait leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en amande, ni gris ni vert. Comme partout, quand sur la ville tombe c'est utile. Et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bien. Et des moules marinières m'attirent dans un estaminet. Il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait. Bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme à Ostend et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup. Vivre sa vie. On est allé bras dessus dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présence féminine qu'on se paye quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, se sont perdus comme à Ostend et comme partout. Thank you. Einer der heißesten belgischen Bands der letzten Jahre, die gekonnt elektronische Klänge mit Rock verbinden, wie Flafette aus Gent, sind mehr als ein Geheimtipp und auch in der deutschen Live-Szene schon eine feste Größe. Wir hörten Machine Sublime vom Album Grand Prix. EBM, das steht eigentlich für Electronic Body Music und war eigentlich einer der Vorläufer des Techno und war Anfang und Mitte der 80er eine wichtige Richtung der Underground-Musik. EBM, das könnte aber auch für Electronic Belgian Music stehen, denn unzählige Bands dieses Genres kamen aus Belgien. Front 242, Clinic, Agrum, nur um einige zu nennen. Einer der Väter des EBM ist Jean-Luc de Meyer, Sänger von Front 242 und der seit einigen Jahren auch noch parallel mit seiner Formation 23 Crash aktiv ist und die macht genau da weiter, wo Front 242 musikalisch aufgehört haben. Hören wir 32 Crash aus Brüssel mit Dust and Drought. Crash mit Dust and Drought. Schaut mal genauer hin, dann entpuppt sich Belgien immer wieder als einer der heißesten Spots für Underground-Musik. Ständig die Grenzen zwischen Rock, Underdog-Dasein und Kunst auszuloten, das ist die Devise. Dazu gehört auch die Band A-Mute aus Brüssel. Dahinter steckt der Multi-Instrumentalist Jérôme Dezon mit seinen Kompositionen. Das letzte Album nennt sich Infernal Heights for Drama und der Titel ist auch hier Programm. 10 Minuten durch Himmel und Hölle. Hören wir A-Mute mit dem Song Enclosed Movements. Man kann geteilter Meinung sein über Scala, dem mittlerweile recht bekannten Mädchenchor aus Aarschot in Belgien, der Coverversion von Rammstein, Depeche Mode, Radiohead und vielen anderen Bands gemacht hat. Und wenn Scala Songs dieser Bands covern, dann klingt das Ergebnis oft geheimnisvoller, tiefer und beklemmender als das Original. Und es macht Scala und die Kolachny Brothers, das sind die beiden Macher im Hintergrund unter Musikliebhabern, zum kontrovers diskutierten Thema. Und vor allem, wenn die beiden Chorleiter, die Brüder Kolachny, sich an einem Titel der englischen Radiohead versuchen, wird deutlich, dass Scala auch einen ganz eigenen Ton gefunden haben. Hören wir Exit Music for a Film von Radiohead in der ganz eigenen Version von Scala. Thank you. Ich habe es anfangs schon erwähnt, der Film Ex-Drummer hat eine Menge belgischer Underground-Bands im Soundtrack. Ein wichtiger Name in diesem Zusammenhang ist Millionär. Diese Band kommt wie eine Lokomotive und verpackt ultraharten Rock in sehr gekonnte Arrangements. Die belgischen Millionär waren schon im Vorprogramm von Muse oder Queens of the Stone Age zu sehen und zählen neben Deus oder Deusch zu den wichtigen Underground-Bands des Landes. Hören wir Millionär mit We Don't Live Here Anymore. Come on. Telex, das war immer die belgische Antwort auf Kraftwerk. Die Gruppe, die es schon seit 1978 gibt, wurde von dem mittlerweile verstorbenen Marc Molin gegründet, der auch als Produzent und Jazzmusiker ziemlich bekannt war. Telex hatten einige Hits wie beispielsweise Moskau Disco und haben immer daran gearbeitet, alte Songs aus dem riesigen Fundus der Rockmusikgeschichte auf ihre Art und Weise zu interpretieren. Zum Beispiel diesen Song von Sly and the Family Stone, Dance to the Music, hier in der Roboter Telex Version. Einer der Geheimtipps der belgischen Musikszene ist Jinzu. Die Noise-Pop-Band aus Brüssel hat gerade ihr neues Album Mirror Mirror raus. Doch es war die zweite CD, die sie in Belgien, Holland und Frankreich bekannt machte. Das Album Blow, kompromisslos, melancholisch, brachial und trotzdem voll mit Popmusik. Hören wir das Titelstück dieses Albums. Hier sind Jinzu. Bis zu den Nachrichten noch einige Klänge vom Soundtüftler Follox aus Gent, der mit seinen Dubsteps und Grimebeats schon so manchen belgischen Club zum Beben brachte. Hören wir Follox mit Yangtze Riverdub. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.